Das Afrikanische Komitee für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit seinem Hauptsitz in Nigeria stellte am 20. Juni ins Internet das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-il, den großen Führer Genossen Kim Il-sung als ewigen Präsidenten unserer Republik hochverehren und das von Genossen Kim Jong-un, das Werk der Partei der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ist unbesiegbar in vollem Wortlaut.